Dein Ernst? Hallo und herzlich willkommen beim neuesten und besten Podcast, der Filme bespricht, namens Dein Ernst. Ich bin der Migi, ihr kennt mich vielleicht von Formaten wie Free-to-Play. Andere gibt's nicht. Dem besten Gaming-Podcast Österreichs. Okay, danke, dass du es sagst, dann klingt's nicht so arrogant. Die andere schöne Stimme, die bei mir ist, ist die liebe Yvonne. Hallo. Stell dich mal vor. Ja, ich bin Yvonne. Man kennt mich vermutlich am ehesten von Twitter unter dem Namen @ofancy, ohne A, weil coole Kids keine Vokale benutzen oder so. Das O ist auch ein Vokal, aber das zählt nicht, das ist egal. Auf jeden Fall von da. wir haben uns hier eingefunden und machen jetzt den besten Podcast der Podcast-Geschichte. Was machst du auf Twitter so? Erzähl mal. Quatsch. Sollte ich dir folgen, wenn ich dir noch nicht folge? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber, also, weil ich unglaublich witzig bin, natürlich. Das kann ich bestätigen, ja. darum folgst du mir ja auch. Ja, ich kann es auch nur bestätigen, weil du denselben dummen Humor hast wie ich. Von daher. Ja. Ja, also ich gebe mir ganz große Mühe, da witzig zu sein. Ich weiß tatsächlich nicht, warum mir Leute folgen, aber anscheinend, weil ich witzig bin. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Es gibt keine Brustbilder oder sowas. Also das können wir ausschließen. Und alle, die den Podcast angefangen haben, gleich so, oh, nee, dann will ich mit der Alten nichts zu tun haben. Das ist vorbei, alle entfolgen. Also hiermit nehme ich auch allen Followern die Hoffnung, dass jemals sowas passiert. Und wenn jetzt alle gehen, dann ist das so. Und dann bist du schuld und nicht ich. Das ist gut. Ja, ich habe mir gerade mein eigenes Grab geschaufelt. Da muss ich jetzt auch mit leben. Das ist okay. Aber gut. Ja, aber wie gesagt. Dann wissen genau. Wir das mal. Das heißt, du machst Unfug auf Twitter und... Ja, ein bisschen auch auf Instagram. Da bin ich dann tatsächlich in bildlicher Form unterwegs. Instagram Stories, hier und da mal, das kommt ganz gut an, denke ich. Ich sagen kann jedenfalls auch Leute. Da setze ich dann den Quatsch aus dem Wort ins Bild um. Funktioniert manchmal also, ganz gut. Das ist alles sehr gut und wir werden deine Accounts auf jeden Fall verlinken im Blogpost zu dem Podcast. Da können dann alle Leute dir folgen. Man kann dich sogar in Podcast-Form hören. Also zumindest ganz kurz. Und zwar in der Gamescom-Folge von Free-to-Play. Da hast du deinen grandiosen Beitrag geleistet. Dieser unglaublich relevante Beitrag zu Gamescom. Also der war schon wichtig, finde ich. Ja, schon. Weißt du, wir haben da schon ewig lange über Spiele geredet. Und vielleicht interessieren nicht alle Leute Spiele. Vielleicht sind auch Leute dabei, die sagen, ey, Gamescom ist für mich, ich gehe hin und treffe Leute. Das machen viele bestimmt so. Das ist tatsächlich, auch meine Intention, zur Gamescom zu gehen, weil ich tatsächlich ja als Otto-Normalverbraucher die Gamescom besucht habe, also ohne irgendwie einen Presseausweis oder ähnliches. Das kriegen wir und schon ich tatsächlich, hin, ja. Ich hatte halt tatsächlich keine Lust, an den zwei Tagen, an denen ich dann da war, ewig lang in Schlangen zu stehen und zu warten. Dafür war mir die Zeit halt zu schade. Und darum haben wir uns, also ich und meine Gruppe, mit der wir unterwegs waren, darauf konzentriert, Leute zu treffen, Unfug zu treiben. Ich bin kurz zu einer Königin geworden. Also ist alles möglich, wenn man auf der Gamescom ist und auch nicht unbedingt nur zocken will. Das ist wunderschön. Ja. Aber gut, dann haben wir soweit einmal die Vorstellung hinter uns gebracht, die obligatorische. Oh, Schwitz. Erste Hürde genommen. Jetzt geht's weiter. Wie geht's dir aktuell? Ja, tatsächlich jetzt wieder etwas besser. Ich hatte in letzter Zeit so ein bisschen gesundheitlich mit was zu kämpfen, genau, den Blues. Das wird jetzt aber allerdings wieder besser und ja, alles gut soweit. Ich hatte heute einen ganz schönen Tag tatsächlich, war Sushi essen, Weinchen trinken, gutes Wetter genießen zwischendurch mal. Es hat natürlich wie immer hier viel geregnet in Hamburg, aber das Wetter, zwischendurch kam die Sonne dann auch raus und das war alles sehr schön. Also ich bin gut gesättigt, hier steht mein Bier vor mir, alles ist rund jetzt gerade. Okay, und wie sieht's denn bei dir aus? Das sind Top-Voraussetzungen für einen Podcast. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich hatte heute auch einen schönen Tag. Hier hat es ausnahmsweise mal nicht geregnet. Also ich, wer es nicht weiß, du bist in Hamburg, ich bin in Salzburg. Wir machen den Zwei-Länder-Podcast. und hier regnet es normalerweise auch die ganze Zeit. Aber heute war mal Sonne da und kein Regen und das war wunderschön. Ich habe das ein bisschen genossen und jetzt sitze ich auch hier mit einem Bier. Also nicht viel Unterschied eigentlich. Ich wollte gerade sagen, da sind wir ziemlich gleich gepolt, glaube ich. Einen schönen Feierabend hier mit einem Bierchen. Ja, ich glaube, das wird auch der Hauptgrund sein, warum der Podcast funktionieren wird. Alkohol. Ja, ganz genau. Das hat uns auf der Gamescom schon verbunden. Oh ja, hat es. Oh, eigentlich müsste man sich, eigentlich müssten wir uns nicht entschuldigen, oder? So schlimm waren wir gar nicht. Nee. Ich weiß nicht, vielleicht. Also ich glaube, wir haben einige Leute sehr verwirrt zurückgelassen. Das ist definitiv richtig, aber wir haben niemanden beleidigt oder verletzt oder irgendwas. Also, nee, das stimmt. Wir hatten Spaß. Gute Betrunkene. Ja, okay. Ja. Also, wir sind halt oft von Ort zu Ort gesprungen. Also es geht jetzt um die Dosenbeats-Party. Und stimmt, das sollten wir erwähnen. Natürlich waren wir während der Gamescom regulär nicht betrunken. Nee, überhaupt nicht. Da hatten wir Sachen zu tun, wie Just Dance zu spielen. Mhm. Zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, was sonst noch so passiert ist. Ja. Aber. Okay. Die Podcast-Idee ist uns nicht betrunken gekommen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Da waren die wir ist, nüchtern. Die ist nüchtern entstanden, ja. Was eigentlich schade ist, weil es wäre wahrscheinlich betrunken noch viel witziger gewesen. Glaubst du? Also ich finde die Geschichte, ja. wie es gekommen ist, eigentlich so schon ziemlich super. Sie ist gut. Also sie ist schon sehr gut. Aber ich glaube, wenn wir betrunken gewesen wären, hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß gehabt. Weil so war es ein bisschen. Also da war schon ein bisschen noch Leiden mehr dabei. Spaß? Da hätte ich ja noch mehr Spaß und ich wäre wahrscheinlich gestorben. Ja, okay. Aber es war schon so ein bisschen Leiden auch dabei. Ja gut, man muss sagen, das Ganze ist tatsächlich aus dem Gamescom Blues entstanden, würde ich mal sagen, oder? Definitiv, da gebe ich dir recht. Na? Und ja, wie das so ist, man kommt halt von der Messe nach Hause, wo man immer so viele Leute um sich hatte und getroffen hat und mit denen man Zeit verbracht hat und immer unterwegs und in Action war. Und dann sitzt man auf einmal wieder zu Hause und irgendwie ist alles ruhig und langweilig und Alltag. Und ja, wir haben uns da, glaube ich, gegenseitig ganz gut durchgeholfen, oder? Ja, das sehe ich auch so. Also wir haben uns da gut aufgefangen immer. So, ja. Ey, mir geht's gerade richtig scheiße, ich komme gerade gar nicht klar mit der Ruhe. Ja, ich auch nicht. Lass mal irgendwas Dummes machen. So wie Death Note auf Netflix zu gucken. Was für eine dumme Scheiße. Das war aber genau das war das, was wir gebraucht haben, muss man wirklich sagen. Ja, es stimmt. Also das stimmt wirklich. Also wenn Death Note wirklich ein Gutes hatte, dann das. Daraus ist dieser Podcast entstanden. Und jetzt fragen sich Leute, was zur Hölle haben die beiden gemacht und warum gibt es jetzt einen Podcast wegen Death Note? Und hoffentlich wird es kein Death Note-Podcast. Wir haben einfach -5 Hörer jetzt schon. Nee, aber um das Ganze zu erklären, also wir beide, ich habe angefangen Death Note zu gucken, das ist die Geschichte, und habe dir währenddessen erzählt, dass ich jetzt Death Note gucke. Und du meintest dann, du willst es auch noch gucken? Und mein Reflex daraufhin war, okay, pass auf, ich mache jetzt auf Pause und gehe auf Null und wir starten den Film gemeinsam und leiden gemeinsam. Genau. So haben wir das dann auch gemacht, tatsächlich. Haben den Film gleichzeitig nochmal gestartet und über WhatsApp nebenbei hin und her geschrieben, Sprachnotizen geschickt. Wir hatten, glaube ich, echt, wir hatten sehr viel Spaß mit Death Note. Und ich glaube, wir hatten mehr Spaß als alle anderen Leute, die den Film jemals gesehen haben. Ich glaube auch. Das unterschreibe ich total. Aber, und deswegen sind wir hier, wir wollen den Leuten genau diesen Spaß bieten. Ja, denn dein Ernst, wie der Name schon sagt, ist so die Reaktion auf alles Schlechte, so wie Death Note. Man guckt es und denkt sich einfach nur, ist das deren Ernst? So kamen wir eben zu dem Podcast, so spiegelt sich auch alles wieder. Und wir haben uns überlegt, unsere Meinung, unsere Empfindungen, das könnten wir doch aufnehmen als Audiokommentar zu diesen schlechten Filmen und ja, teilen das einfach mit der Welt. Ja, und ich mag die Idee wahnsinnig gerne. Also ich muss echt selber sagen, ich bin selber schon so überzeugt von dieser geilen Idee und ich würde es selber auch anhören. Also wenn ich weiß, ich habe einen richtigen Scheißfilm vor mir, aber ich habe einen Audiokommentar von zwei lustig asozialen Menschen, den ich dazu hören kann, würde ich mir den Film eher angucken. Total. Also im Prinzip machen wir aus Scheiße Gold. Ja, würde ich genau mal sagen. Das. Genau das. Ne? Weil man muss ja sagen, Trash-Filme, viele sagen dann, okay, schlechte Meinung drüber gehört, ich gucke den gar nicht erst an. Aber warum soll man sich das nicht einfach mal angucken und sich einfach einen Mod Spaß draus machen? Dann kann man wirklich aus dem Rotz, der da produziert wurde, auch noch was Gutes ziehen. Und das erheitert das Leben ungemein. Das ist wahnsinnig richtig. Also vor allem, wenn man es mit den richtigen Leuten guckt. Und wir hoffen, dass wir für euch Hörer die richtigen Leute sind, mit denen ihr das quasi gemeinsam gucken könnt. Also ja. Wir sind dann die beiden asozialen kleinen Teufel auf beiden Schultern, die euch die ganze Zeit ins Ohr flüstern und sagen, guck mal da, das sieht aus wie ein Penis. Und ich wette, dieser Satz wird irgendwann fallen. Natürlich wird er fallen. Eben. Penisse. Also ihr merkt, wir haben uns jetzt nicht der Qualität verschrieben. Wir sind. Nee. Es wäre auch unsinnig, also. Ja, boah. Also wie gesagt, ein bisschen Spaß muss sein. Es gibt oft genug, wie gesagt, die Momente, wo man wirklich sagt, oh ey, schlechte Laune, alles irgendwie Murks. Und dann kann man doch auch mal was für die Belustigung von sich selbst und eben der anderen tun. Und das wollen wir hier mitmachen und stellen euch somit in diesem Podcast-Format die Trash-Filme vor, die wir eben so finden auf bekannten Plattformen wie Amazon Prime oder auch Netflix. Vielleicht leihen wir auch aktuell irgendwie mal dann einen Film, wenn es irgendwas gibt, was gerade ganz neu ist und was wir gucken möchten. Und ich würde auch sagen, wir sind bestimmt auch für Vorschläge offen. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, so das ist eine Perle unter den Shit-Filmen einfach so, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Wir sind da offen für alles. Da habe ich auch mega Bock drauf, dass die Leute einfach sagen, ey, ich kenne hier den beschissensten Film der Welt, bitte guck den und macht mir einen Audiokommentar dazu. Genau, also, das habe ich mir auch so gedacht. Das ist richtig, da habe ich auch richtig Lust drauf. Man muss auch sagen, diese ganze Planungsphase, die wir jetzt hinter uns haben, bis jetzt zur Aufnahme, hat eine Woche gedauert. Ja. Also wir haben echt in einer Woche alles gemacht. Wir haben den Film geguckt, wir haben die Idee gefunden, wir haben die Idee ausgearbeitet, wir haben das ganze Konzept danach bearbeitet und dachten uns, okay, wir machen das so und so und so und so. Wir haben schon den ganzen Social-Media-Auftritt fertig. Ja. Den haben wir nur noch niemandem gezeigt. Ja, wir haben eine Playlist. Wir haben sogar eine Spotify-Playlist, die passend zu unserem Thema ist. Die ist großartig. Also wir werden das auch noch, wir kommunizieren das auf jeden Fall noch und ihr müsst einfach diese Playlist, ihr müsst sie hören. Ich habe da heute den Tag mit verbracht, mich da wirklich nochmal richtig durchzuhören und ich habe, glaube ich, selten so gute Laune gehabt. Also, eieiei, da ist einiges los. Und was du schon Wichtiges angesprochen hast, wir gucken Filme, die die Leute auch gucken können, weil die meisten haben Netflix, die meisten haben vielleicht noch Amazon Prime. Genau. Und deswegen können die Filme auch sofort abrufen und müssen nicht extra jetzt irgendwo losgehen in einen Elektronikfachhandel. In eine Videothek. Und müssen sich die Filme irgendwie kaufen, weil das wäre auch dumm. Also das wird für uns keinen Sinn machen, weil dann hören viel weniger Leute den Podcast und haben weniger Leute Spaß damit. Auf jeden Fall. Ja, was wir vielleicht auch noch dazu sagen können, es wird nicht nur bei den Besprechungen der Filme bleiben. Also es gibt nicht nur den Audiokommentar, sondern wir wollen halt auch vorab immer wie so eine kleine Besprechung des Films machen, einen kleinen Talk darüber einfach. Dann kann man einfach schon mal gucken, ist der Film vielleicht überhaupt irgendwas für mich? man kann sich so ein bisschen drauf eingrooven, wenn man dann Bock hat und irgendwie einen Abend zu Hause sitzt, nichts mit sich anzufangen weiß, dann schmeißt man einfach den Film an, gönnt sich den Audiokommentar dazu und kann mit uns zusammen lachen und Spaß haben. Das Wichtige ist auch, diese beiden Sachen werden separat voneinander erscheinen. Also es gibt dann eine Podcast-Datei quasi mit dem Talk und eine mit dem Audiokommentar. Also wer keinen Bock hat, sich den ganzen Audiokommentar reinzufahren, der hört sich einfach den Talk über den Film an. Wer keinen Bock hat auf den Talk, hört sich nur den Audiokommentar an. Und man kann auch beides hören oder gar nichts. Aber gar nichts wäre schade für uns. Natürlich wäre das schade. Und vor allem nicht nur schade für uns, noch viel mehr schade für euch. Weil ihr verpasst dann was ganz Großartiges. Das ist richtig. Ne? Also es macht sicher auch Sinn, dann Filme zu gucken, die man schon mal gesehen hat. Weil Wir sind einfach witzig. Wir sind einfach witzig. Oh mein gosh, wir sind einfach witzig. Und jetzt und hassen so uns alle. Bescheiden, oh wow. Ah, herrlich, ja. Und da kann man auch schon mal sagen, unsere erste reguläre Folge, weil das ist ja jetzt Folge 0, wird tatsächlich Death Note sein. Also wir werden einen Audiokommentar zu Death Note aufnehmen, weil wir so überzeugt sind von diesem Meisterwerk der Filmgeschichte. Natürlich ist es das nicht. Ich muss es dazu sagen, weil sonst kriegen wir gleich einen Shitstorm. Ja, ich habe aber auch schon andere Meinungen gelesen. Da haben tatsächlich dann auch Leute sich ausgesprochen und meinten, Death Note ist jetzt gar nicht so scheiße. Okay, die sind halt ich dann scheiße. Ich widerspreche da. Vehement. Oh nee, wenn ich da dran zurückdenke. Nee. Aber da werden wir noch ausführlicher drüber sprechen. Genau, also juckt mir schon in den Fingern, man merkt es, aber da kommt da brauchen wir echt. Wichtig ist Zeit auch, dass wir beide den Talk über den Film nach dem Audiokommentar aufnehmen. Also, genau. Wenn wir den Film gerade frisch gesehen haben, machen wir einen kurzen Cut und geben dann den Talk noch hinten dran. Und das erscheint dann als eine Episode, aber zwei Audio-Files. So sieht's aus. Nur um das Freie Konzept Auswahl noch mal klar für allermann. Genau. Und ich bin immer noch überzeugt von der Idee, jetzt wo ich sie mir selber quasi gepitcht habe. Ja, total. Ich würde hier gar nicht mitmachen, wenn ich nicht genauso überzeugt davon wäre wie du. Denn das ist ja mein erster Podcast, den ich habe mit jemandem. Ich wollte dich ja schon lange überreden zu einem Podcast. Ja, das hast du auch versucht. Das haben auch schon andere versucht. Und es hat niemals jemand geschafft. Ich habe nämlich eigentlich unglaublich, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber eigentlich doch. Aber Angst. Aber Angst. davor, weil das, was ich jetzt hier rede, Menschen hören. So, ich mach gern viel Quatsch und ich bin eigentlich gar nicht so ein schüchterner Mensch, aber ich weiß nicht, irgendwie. Es bleibt halt im Internet und das Internet vergisst nicht. Es bleibt im Internet, genau, das Internet vergisst nicht, so ist es nämlich. Aber du hast es geschafft, die Idee war anscheinend so gut, dass sie selbst mich überzeugt hat, mich hier vor ein Mikrofon zu setzen und darum kann das doch nur großartig werden. Apropos Mikrofon, wir müssen dem lieben Joel danken. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen dem lieben Joel danken, weil der uns quasi das zweite Mikrofon vermacht hat. Also von dem haben wir das zweite Mikrofon und deswegen können wir diesen Podcast über aufnehmen. Liebe Grüße an Joel, hört Trailerschnack und hört den Sugarcane Podcast. Auf jeden Werbung Fall. Ende. Es war gute Werbung, dann ist es okay. Dann ist es okay. Es ist ein lieber Mensch, von daher passt es. Ja. Voll. Danke, Joel. Die einzige Frage, jetzt bevor wir noch mit der eigentlichen nullten Episode weitermachen, was gucken wir für Filme? Haben wir uns eine Regel auferlegt? Erklär das mal bitte. Trash-Filme, das ist eben die Frage, wie definiert man das für sich, ne? Also für mich. Wir haben noch sind gar Trash- nicht unseren geilen Slogan gesagt. Unseren geilen Slogan? Oh Gott. Unseren geilen Slogan. Schlechte Filme gut besprochen. Schlechte Filme gut besprochen. Ja, es war einer meiner guten Momente. Als mir der eingefallen ist. Manchmal kann ich auch gute Sachen sagen. Schlaue Dinge. Schlechte Filme. Ist ein Instrument. Mir ist warm jetzt. Wow. Ja, schlechte Filme gut besprochen. Das ist unser Motto. Wir leben das. Wir würden es uns auf die Stirn tätowieren lassen. Soweit würde ich jetzt mal gehen. Vielleicht ja. Mache ich das einfach morgen auf der Ink and Ride. Kurze Planänderung. Ich lasse mir was anderes tätowieren. Mach mal hier den Spruch. Aber bitte in Comic Sans. Ja. Oder Word Ey. Art. Word Art. Oh. Aber jetzt zurück zum Ernst des Lebens hier. Die Leute sollen doch, ja. Die sollen doch nicht denken, dass wir völlig Banane sind. Noch nicht. Natürlich jedenfalls. Nicht. Also wir müssen es noch ein bisschen, die müssen es ja erstmal kennenlernen. Wir müssen sie langsam dahin führen, auf was sie sich hier eingelassen haben. Auf jeden Fall, schlechte Filme gut besprochen. Wir müssen erstmal definieren, was genau verstehen wir eigentlich unter Trash-Filmen. Weil es gibt Trash-Filme, wo man sagt, okay, die sind halt irgendwie echt nicht so gut, aber sie sind halt sehr kultig. Es gibt Trash-Filme, die sind halt einfach nur Kacke. Und muss man sagen, einfach nur Scheiß. Und was macht das halt aus? Also, ich muss sagen, für mich zum Beispiel, und ich glaube, das sind eigentlich so die gängigen Punkte, ich wüsste jetzt nicht, obwohl, vielleicht hast du gleich noch was anderes auf deiner Liste, aber ganz klar natürlich die Dialoge. Was sind das für Gespräche, die da aufgebaut werden? Wie agieren die Leute überhaupt miteinander? Also auch das ganze Schauspielerische, dann die schauspielerische Leistung, wie gesagt, die schlechten Effekte zum Beispiel oder generell die ganzen visuellen Effekte, das kann ja auch ziemlich in die Hose gehen. Sowas halt, es sind so für mich die grundlegenden Merkmale, was so ein Trash-Film ausmacht. Da kann halt einfach, das ist ja alles, was den Film irgendwie trägt, so. Na, die Story, okay, aber eine scheiß Story kann immer noch gut gespielt werden, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist total richtig. Es gibt dann auch noch eine dritte Kategorie und das sind Filme, die absichtlich auf Trash gemacht werden. Ja, genau, das stimmt. Also da habe ich auch so ein paar auf meiner Liste, wo ich weiß, die haben, also das sind wirklich gute Filme, aber nur weil sie eben absichtlich in dem Trash-Ding positioniert werden. Ja, komplett. Aber ja, also das sind dann so die drei Kategorien, würde ich sagen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Genau, alles, was uns da so unter die Augen kommt, und wird besprochen. Was man auch noch sagen muss, wir beide stehen auf Musikfilme. Also es kann sein, dass es irgendwann mal so ein kleines Special dazwischen sneakt, wo einfach ein Musikfilm läuft, wir wahnsinnig schlecht und falsch mitsingen werden. Oh also ja, bitte. Einfach mal so diese Warnung schon im Vorhinein. Das muss passieren. Also meine unsterbliche Liebe zu Grease und der Rocky Horror Picture Show. Viele werden das bestimmt schon wissen. Das ist nicht unbekannt. Weckt mich nachts um 3. Ich mach dir die Janet Weiss. Das ist gar kein Problem. So. Ey, und meine Performance von Let It Go kennst du auch, also. Du kennst meine, also. Wir haben nur noch nicht zusammen performt. Das ist richtig. Wird auch noch passieren, es muss passieren. Ja, es muss passieren. Eieiei. Ja, also wir lieben das. Wir lieben das und ja, es muss einfach. Also Musical-Filme, die laufen völlig außer Konkurrenz von allem. Das ist unser beider Ding und da wird auf jeden Fall auch noch was zu kommen. Das ist auf jeden Fall richtig. Das wollte ich nur mal im Vorhinein schon mal anmerken. Das war definitiv ein Bierschlucker, den ich da gehört habe. Ist das richtig? Nee, das war Kräutertee. Kräutertee. Mhm. Ja, das war Kräutertee, um meine Stimme zu ölen für den weiteren Podcast. Okay, der Fall. Du trinkst auch gerade Kräutertee, oder? Ja. Aber sollen wir dann zum Hauptpunkt des 0. Podcasts springen? Ich würde sagen, das können wir machen. Ja, also wir haben uns so ein bisschen überlegt, was sind unsere Lieblings-Trash-Filme, die wir für uns selber so quasi im Trash-Ding wiederfinden, und haben uns da eine kleine Liste gemacht, jeder für sich, und über die werden wir jetzt reden. Und du darfst anfangen mit deinem ersten Film. Ja, Ich habe mich letztens in dem Urlaub, den ich hatte, ein bisschen durch Netflix gesappt und habe mich da in die Horrorrubrik verirrt. Und da tummeln sich Perlen von Trashfilmen tatsächlich. Und also ich würde sagen, aus der Kategorie einfach so wack, dass man sich richtig drüber ärgert und am liebsten alles ausmachen will, ist definitiv The Exorcism of Anna Eklund. Also es ist so ein Exorzistenfilm halt, eigentlich stehe ich total darauf, wenn sowas irgendwie gut gemacht ist. Wenn Leute besessen sind. Wenn Leute besessen sind und dann kommt da so ein Priester und dann bespritzt er die mit Wasser. Okay. Whatever floats your boat. Nee, auf jeden Fall, whatever floats your boat. Da bin ich eigentlich immer sofort dabei. Und ich habe da auch nichts gegen guten Trash, aber der Film ist richtige Rotze. Da habe ich mir auch einfach als einziges Stichpunkt hintergeschrieben, einfach Scheiße. Ich kann dir nicht mal wiedergeben, was da genau passiert ist, weil die Dialoge in diesem Film, die waren einfach so todeslangweilig. Diese Priester, diese Nonnen, alle waren am Ende irgendwie besessen. Grüne Galle wurde gespuckt und also das war furchtbar. Ich glaube, ich habe wirklich selten so einen schlimmen Film gesehen. Ich würde auch vorschlagen, dass das auf jeden Fall einer wird, den wir mal gucken, wenn wir uns so richtig aufregen wollen. Du merkst schon, mein Puls, der geht jetzt schon nach oben, wenn ich dann nur drüber nachdenke. Ich spüre es Also durchs das ist. Mikrofon. Oh, vor allem dann denkst du, es ist endlich zu Ende. Jetzt ist der Dämon besiegt, ne? Spoiler, nö, der ist immer noch irgendwo da. Dann fährt er in eine von den drei Nonnen, dann hat er die zweite Nonne, dann hat er die dritte Nonne. Alle kriegen sich irgendwie in die Wolle, wälzen sich auf dem Boden, schlagen sich die Gesichter ein. Ich dachte so, jau, jetzt übertreib mal nicht. Ey, du wurdest schon dreimal besprenkelt. Eigentlich müsstest du jetzt schon, du müsstest schon über alle Berge sein. Nein, das war ein hartnäckiger Dämon. Der hatte Bock einfach. Also da habe ich mich richtig geärgert. Der war echt schlecht. Also der war richtig schlecht. Das klingt nach einem Film für uns. Ja, total. Also, Also der ist auch ganz ich oben muss auch auf meiner sagen, Liste. Filme, in denen Leute kotzen, sind richtig. Also, da habe ich immer Bock drauf. Weil Kotzen in Filmen ist so das Allerwitzigste für mich. Und es ist ganz egal, in welchem Zusammenhang. Sobald gekotzt wird, bin ich dabei und sage: Ja, das ist gut. Ich will das weitersehen. Ja. Kotzt euch an. Also, ich war damals zum Beispiel mit meiner Mom und ihrem damaligen Freund in Scary Movie 2 im Kino. Und da ist ja am Anfang diese Szene, wo sie sich einfach ankotzen. So Ja. 5 Minuten wird einfach nur gekotzt. Und das hat mich geprägt für mein Leben. Ich liebe es, wenn Leute sich ankotzen irgendwo. Da fange ich instant zu lachen an. Wie stehst du zu Two Girls, One Cup? Ich frage Das nur. ist wieder ein anderes Thema. Es muss den Mund verlassen. Ich will jetzt nicht zu sehr da, aber die kotzen doch auch, ne? Machen Das ist schon Sie? lange her. Das ist So schon weit lange habe ich nie her. geguckt. Ey, Jetzt hast du mega ich hab asozialsten dir. Witz gehabt. Ich Ich bin hab schon dir von vorher meinem. gekommen. Wie war das? Whatever floats your boat. Ja. Oh. Ich hab dir von meinem Freundeskreis erzählt. Du weißt, ne? Ey, Alles darüber ist reden wir nicht. möglich. Darüber Nee, reden wir nicht. darüber reden wir nicht. Aber ja, wie ist der Film? Der Exorzismus der? The Exorcism of Anna Eklund. Ich dachte, Wir in können das ja Aurora. vielleicht, wir können ja so eine kleine Liste einfach dazu schreiben, dass man schon mal so ein bisschen weiß, was da so kommt, ne? Würde ich Das ist sagen. gut. Ja, wie du Dann gesagt hast, machen wir also das. wer zuhört, kann uns gern immer Trash-Filme seiner Wahl schicken. Wir gucken das bestimmt gerne. Also, wir Ah, wir stehen beide gucken auf alles. Trash. Total. Also, So, jetzt, ja? war das jetzt einer deiner Lieblings-Trash-Filme oder einfach den du gerade vor kurzem erst geguckt hast? Tatsächlich einer, den ich gerade vor kurzem erst geguckt habe. Also ich habe jetzt einfach mal so zu jedem Punkt, den ich so kategorisiert habe, habe ich mir jetzt so ein bisschen was rausgeguckt. Und das war halt Okay. definitiv der auf der Scheiße-Liste steht. Okay, verstehe ich. Ich überlege gerade, Genau. welchen richtig trashigen Film ich als letztes geguckt habe. Ich glaube, der letzte richtig dumme Film, den ich geguckt habe, war The Rock, Fels der Entscheidung mit Nicolas Cage. Dann ist er schon gut. Film? Nein. Der spielt auf aber Alcatraz. Aber es ist Nicolas Cage. Und Terroristen nehmen Alcatraz ein. Mhm. Und die haben da irgendwie so grüne kleine Kügelchen. Ich glaube, die sind mit Nitroglycerin gefüllt oder so. Mhm. Und die wollen Alcatraz in die Luft sprengen. Mhm. Und Nicolas Cage versucht dann, die Terroristen zu besiegen. Und es ist mega geil, weil es gibt so Szenen wie eine Straßenbahn, das ist noch auf dem Festland, entgleist und während dem Entgleisen überschlägt sie sich 5-mal und explodiert dann. Also es ist einfach so richtig geil, so ein typischer Nicolas Cage-Film. Ja, aber dann ist er guter Trash. Nicolas Cage ist immer... Nicolas Cage ist die Antwort auf alles. Ja, selbst Quizduell weiß, dass es so ist. Nee, du meinst Bruce Willis gerade. Oh nein, habe ich das vertauscht? Aber Nicolas Cage auch. Das ist beides richtig. Also, ich glaube, wenn wir einfach auf Netflix Nicolas Cage eingeben, haben wir jedes Mal einen Film, der in dieses Format passt. Ich würde ihn jedes Mal gucken, ist alles gut. Ja, aber ja. Nur mal so. Also, Nicolas Cage, das war The Rock war so der letzte Film, den ich gesehen habe. Mhm. Aber das ist auch schon wieder länger her. Also, okay. Ich habe schon vor Death Note lang keinen Trash-Film mehr geguckt. Aber ich kenne sehr viele, die ich liebe. Ja, das ist super, weil du hast mir ja schon im Vorfeld so ein paar genannt und ich glaube, ich habe viel nachzuholen. Aber das kriege ich. Ich habe auch so richtige Perlen. Also, da gibt es schon echt sehr, sehr, sehr gute Filme. Ja, wir müssen auch gefühlt alles mit Haien müssen wir gucken. Das haben alles wir ja mit schon. Haien? Haben wir schon besprochen. Ich hab auf Sharknado auf meiner Liste, aber den kennt man halt. Also da ist keine Überraschung, dass der Film was für uns wäre. Aber da gibt's, glaube ich, mittlerweile 4 Teile, oder? Oh Gott, gibt's nicht sogar mehr? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das Letzte, was ich von Sharknado gehört habe, war dieses Star Wars-mäßige Plakat von wegen The Fourth bla bla bla bla. Irgendwas mit Sharks. Okay. Und es war so Star Wars-mäßig, das Plakat. Das war das Letzte, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es Sharknado 5 schon gibt. Ja, ich habe gerade geguckt. Dieses Jahr ist der gekommen, Sharknado 5. Okay, dann haben wir 5 Sharknado-Teile zu sehen. 6. August, Erscheinungsdatum. Oh, ganz frisch. Uiuiuiui. Ganz was Feines. Oh, ein 2017er Jahrgang. Aber ich glaube, bei Trashfilmen, ich weiß nicht, kann man das sagen, sie sind wie ein guter Wein, die reifen oder wie Käse. Manche werden aber auch richtig schlecht mit der Zeit, also noch schlechter, als sie jemals schon waren. Ja, das ist ja für uns nur gut. Ja, für uns ist es perfekt. Wir ziehen also mit diesem Format komplett das Positive aus dem Negativen. Und geben den Leuten das Positive. Wir geben den Leuten auch noch das Positive, ja. Wir sind Jesus und Weltfrieden. Quasi. Wow, Jesus und Weltfrieden. Das ist der Mutter Teresa Cast. Hallo. Amen. Amen. Pray. Aber was hast denn du noch so auf deiner Liste? Eine Perle aus meiner Jugend, möchte ich mal sagen. Two Girls, One Cup. Nein. Okay. Überraschung, nein. One Guy, One Cup. One Guy, One Cup. Fast, nein, Quatsch. Dumm und Dümmer kennt bestimmt noch der ein oder andere mit Jim Carrey und Jeff Daniels. Ist für mich auf jeden Fall auch Trash. Ich bin eigentlich gar kein Jim Carrey-Fan, muss ich sagen. Aber Dumm und Dümmer, ich glaube, das war wirklich einer der Filme, die ich so häufig gesehen habe, als ich klein war. Ich bin da so drauf abgefahren. Dieses Auto in Hundeform, wo die drin das rumgefahren Auto war sind. Mega geil. Oh mein Gott. Oder die Szene, wo sie in diesem Skigebiet sind und dann fahren sie mit der Gondel den Berg hoch und dann hängt er einfach mit seiner Zunge. Hängt er da an dieser. Das ist alles so absurd, ne? Also ich würde das schon auch unter Trash-Film einstufen, oder? Definitiv, ja. Da bin ich doch bei dir. Doch, ne? Aber das ist zum Beispiel einer aus der Kategorie positive Trash-Filme. So, ich habe ihn jetzt ganz lange nicht gesehen, aber ich glaube, ich hätte immer noch Spaß dran. Das ist halt einfach so bescheuert, dass es schon wieder richtig gut ist. Da gab es ja auch vor kurzem eine Fortsetzung. Also es, vor kurzem, letztes Jahr, zwei Jahre. Ist es schon so lang her? Ich glaube, das ist schon länger her. Dumm und Dümmer 3 oder war es 2? Dumm also den zweiten mehr? Teil gibt es in jedem Fall. Dumm und Dümmerer ist das, glaube ich, dann, oder? Dann gab es aber auch noch Dumm und Dümmer mit stummen H, glaube ich. Und der kam vor kurzem erst. Okay. Okay, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Das war Dumm und letztes drei. Jahr oder so, glaube ich. Kann auch sein, dass ich mich täusche und das ist schon viel länger her. Also meine Zeitwahrnehmung ist ab und zu ein bisschen dumm. Ist es schon 3 Jahre her? Ja, es ist 3 Jahre her. Aber es ist nicht so lange. Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, den habe ich komplett ausgeblendet, tatsächlich. Vielleicht im zweiten Teil, da habe ich keine Erinnerung mehr dran. Weil ich glaube, da fand ich das dann schon nicht mehr so witzig. Und der erste, da bin ich halt so mit groß geworden. Den habe ich so oft gesehen. Ei. Wirklich, du hast den öfter als einmal angeguckt? Ja. Ich weiß noch, ey, immer wenn wir bei meiner Oma saßen, der kam immer auf Kabel 1, immer. Und ich habe ihn immer angehabt. Immer. Oh Mann. Das war auch so eine dumme Kacke. Aber also das ist für dich positiver Trash? Schon. Aber vielleicht auch nur, weil ich den so nostalgisch mit in Omas TV-Sessel sitzen und Gummibärchen essen, weil ich das so damit verbinde. Die anderen, also meine Mutter hat immer Kniffel gespielt, ich hatte immer nie Bock auf Kniffel und dann kam immer Dumm und Dümmer und ich war so, yes! Endlich! Es ist fast noch so wie heute. Also heute, ich spiele immer noch nicht gern Kniffel. Fun Fact! Wir müssen uns hier ja auch ein bisschen kennenlernen, ne? Ja, klar. Also der persönliche Bezug ist immer wichtig. So sieht's aus. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist einer. Und ich habe noch einen zweiten. Den habe ich ähnlich geliebt. Den habe ich so sehr geliebt, dass ich 4-mal im Kino drin war. Es ist Traumschiff Surprise Periode 1. Ich habe 4-mal dafür bezahlt. Reach! Lass es raus. Eieiei, ich hatte alles. Ich habe den Film 4-mal im Kino gesehen. Ich hatte das Buch zum Film. Ja, es gab ein Buch zum Film. Ich hatte das. Ich weiß nicht, in wie vielen McDonald's-Filialen gewesen. Ich weiß nicht mehr, ob es einfach eine Figur war oder ein Wecker sogar im Menü. Da konnte man dann draufdrücken und dann hat er halt irgendwie Sprüche aus dem Film gesagt. Und ich war halt auch früher großer Bulli-Parade-Fan. Ich weiß nicht mehr, was der gesagt hat. Du hast es gestern noch nachgemacht. Du lügst gerade. Ja, mei. Irgendwie sowas. Mehr kann ich doch nicht. Aber ich war auch großer Bulli-Parade-Fan früher. Und da gab es ja auch schon das Traumschiff. Und ich habe damals tatsächlich meine Mutter gezwungen, den Anrufbeantworter mit der Bulli-Parade-Ansage zu besprechen. Es gab nämlich als Gimmick in dieser DVD-Box gab es eine CD und da war eben eine Ansage drauf für den Anrufbeantworter. Die konntest du halt auf dem Anrufbeantworter dann aufnehmen. Und dann, ich weiß nicht, die haben irgendein Lied haben die gesungen. Und das war ganz furchtbar. Ich habe geguckt, ich habe die CD leider nicht mehr. Was? Bass Taxi? Nein. Das war, wie gesagt, von der alten Bulli-Parade. Also da gab es ja immer diese Snippets halt, ne? Ja, so lange bin ja. ich schon Traumschiff-Fan, ja? Traumschiff-Surprise. aber da habe ich tatsächlich meine Eltern gezwungen, dass wir das auf unserem Anrufbeantworter haben. Es hat nicht lange gehalten, weil die Leute einfach verwirrt waren, wenn sie bei uns angerufen haben. Und da haben sich irgendwie diese schwulen Space-Stimmen gemeldet. Aber ich hatte meinen Moment. Es war großartig. Das klingt perfekt. Ja, und darum, ich habe immer noch ein bisschen Liebe für Traumschiff Surprise. Für den neuen Bulli-Parade-Film nicht. Der wird locker in die Kategorie Ich hasse alles fallen bei mir. Einfach aus Prinzip. Weil ich das scheiße finde, dass es neu aufgelegt wird. Weil die alte Bulli-Parade gibt es auch von Lidl. Die von Rewe ist okay, aber die von Aldi ist scheiße. die alte Bulli-Parade, so. Weil die war halt einfach geil. Das war in der Zeit großartig, das Jojoba-Öl-Gags und kaltes, klares Wasser. Und das waren alles große Momente. Das war alles meins früher. Ja. Und jetzt macht der einfach ich weiß nicht, nee, kann ich nicht drauf. Ich habe jetzt schon unglaublich viel Hass für diesen Film. Also, ich verstehe dich total, weil alles, was nach Traumschiff Surprise im Kino kam, war so, nee, muss ich nicht sehen. Aber wenn es wirklich Bully Parade der Film wird, vielleicht überrascht er uns und es wird richtig gut. Also, der ist ja schon raus. Und ich habe, glaube ich, irgendwer hat mir erzählt, dass das halt auch, kann auch sein, dass ich mich jetzt total vertue, aber dass der halt auch in so Clips quasi, also nicht wie in der Original-Bully-Parade, aber dass du halt irgendwie zu Traumschiff und zu was weiß ich was halt immer diese Clips quasi hast. Wie so Kurzgeschichten. Okay. Ich weiß nicht genau, wie ich es mir vorstellen soll. Egal, ich verweigere das. Ich will das auch gar nicht wissen. Wirklich, da bin ich komplett gegen. Verstehe ich total. Das ist nicht mein Bully. Hashtag not my bully. Ein Stern. Nicht mein Traumschiff. Aber warum liebst du Traumschiff? Traumschiff. Genauso wie du. Warum liebst du Periode 1 so sehr? Keine Ahnung, wie gesagt, ist irgendwie komplett noch diese Bully-Zeit bei mir gewesen. Das war eine ganz lange Phase. Ich habe das immer und immer wieder geguckt. Ich habe diese DVD Deluxe-Box, was ich da hatte, ich habe das echt immer und immer wieder geschaut. Ich konnte die Gags mitsprechen. Dann kam dieser Film und Shoot is Manitou war schon so, yes. Und Traumschiff war dann halt, weiß ich nicht, der Waikiki-Tanz und alles. Ich liebe das. Ich habe es einfach schön, geliebt. Sind so schlau, sind so schrank und krank. Genau. Ja, also ich bin da auch total bei dir. Also ich widerspreche dir keinem Wort. Alles perfekt. Ja, also wie gesagt, da habe ich einfach Liebe im Herzen für. Viele fanden den halt auch überhaupt nicht so witzig, aber ich kann da einfach drüber lachen, weil das war Bully und das fand ich gut. Da bin ich total bei dir. Ja. Gibt's nichts zu widersprechen. Das war auf jeden Fall halt noch was Positives. Soll ich noch mal was Negatives? Soll ich alle meine jetzt machen oder willst du mal eins zwischendurch? Willst du auch mal? Ich habe auch zwei sehr positive. Die könnte ich jetzt so zwischen reinwerfen. Ich weiß, einen davon kennst du nicht und den zweiten kennst du. Okay. Deswegen fange ich erstmal mit dem an, den du nicht kennst, aber den sicher viele kennen, die den Podcast-Server, der ist eigentlich Kult und heißt Snakes on a Plane. Und Snakes on a Plane ist einfach großartig, weil es ist Samuel L. Jackson auf einem verfickten Flugzeug und ich sage extra verfickt, weil es ist Samuel L. Jackson und der flucht wahnsinnig viel. Ihr könnt froh sein, dass ich gerade nicht schreie. Und es sind wahnsinnig viele Schlangen auf diesem Flugzeug und er muss die Schlangen umbringen. Und allein das, was ich jetzt erzählt habe, reicht als komplette Handlung für einen Film und reicht, um mich am Haken zu haben. Ich liebe Samuel L. Jackson. Ich bin ein einfacher Mann. Ich lese Schlange und ich drücke gefällt mir. Ich bin ein einfacher Mann. Samuel L. Jackson ist auf einem Flugzeug und muss Schlangen umbringen. Wenn er flucht, alles gut. Aber es ist halt wirklich 10 von 10. Also, es gibt wirklich Schimpfwort-Counter-Videos von dem Film, weil er einfach auf diesem Flug sich so, these motherfucking planes on snakes on this motherfucking plane, I have to motherfucking kill them. Es ist großartig. Also Snakes on a Plane, wer es nicht gesehen hat, sollte sich das angucken. Und am besten machen wir noch einen Audiokommentar dazu, damit die Leute das mit unserem Audiokommentar angucken können. Oh ja, den will ich unbedingt sehen, den will ich sehen, ohne ihn jetzt vorab mir schon mal anzugucken. Den will ich einfach erleben, ich hab den auch ewig nicht mehr gesehen. Ich habe nur heute kurz nachgeguckt, es gibt mittlerweile auch Snakes on a Train, aber Samuel L. Jackson ist nicht dabei, von daher verliert er sehr viel Reiz. Ich mag auch nicht so gern Züge. Nee, ich auch nicht, aber Snakes on a Plane, Schlangen auf einem Flugzeug, Samuel L. Jackson kämpft gegen sie, alles richtig gemacht. Das klingt mehr, auf jeden Fall so. Mehr muss man da nicht sagen. Und der zweite Film, und da hatte ich auch eine ziemlich längere Begeisterungsphase für den Titelsong ist Wiki Wiki Wah Wah West. Ich liebe den Film Wild Wild West. Also ich liebe eine längere Begeisterungsphase für den Titelsong. Das hast du richtig schön und umschrieben für das, was es wirklich ist. Du hast es alles mitbekommen. Also du weißt, was ich meine. Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe lange jeden Tag auf Snapchat und Instagram mit Wild Wild West hinterlegt. Alles. Also wirklich alles. Ich habe gekocht, ich habe gebadet, ich habe alles Mögliche gemacht und im Hintergrund lief Wild Wild West. Das Krasse war eigentlich deine Kopfbewegung dazu. Du meinst mal Nicken? Ja. Das war aber so ein Nicken und so ein gleichzeitig so ein bisschen Ich mach das gerade, sieht natürlich keiner, das macht gar keinen Sinn. Ist wie so ein Huhn, das den Kopf bewegt. Ja, so hühnchenmäßig. Ja, genau. Verrückt, ey. Das war wirklich großartig, Fall. Ich habe sehr gelacht. Neben meiner Begeisterung für den Titelsong habe ich auch sehr viel Begeisterung für den Film. Also, ich weiß, dass der objektiv scheiße ist, aber ich liebe den. Es gibt einfach eine riesige mechanische Spinne, die ist quasi der Endboss, um es in Videospielsprache zu sagen. Will Smith spielt mit, der einfach einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Und ich weiß auch, dass er viel Crap gemacht hat, aber es ist okay, weil er ist der Prinz von Bel-Air. Ja, er darf alles. Er darf das. Alles in dem Film ist geil. Dieses Steampunk-mäßige, wir haben zwar Wilder Westen, aber irgendwie doch Technologie. Alles perfekt. Ich habe den Film auch auf Blu-ray hier stehen. Alles ist gut. Ich liebe Wild Wild West. Und den Titelsong. Wiki Wiki. The Wild Wild West. The Wild Wild West. Das ist immer so. Ich habe keine Ahnung, was er sagt. The Wild Wild West. Das ist auch das Gute. Der Song ist genauso trash wie der Film selber. Du musst einfach nur wissen, Wild Wild West. Und das ist alles. Ja, mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du einfach nicht. Und das waren so die zwei Trash-Filme, die ich heimlich liebe. Einen Wetten, so weniger ist der Song heimlich entstanden. Und einen mehr heimlich. Wetten, genauso ist der Song entstanden. Will Smith war so, Wild Wild West, Wild Wild West. Ist ein Hit. Locker. Ist ein Locker. Hit. So. Süßer Fun-Fact. Am Anfang vom Song hat er seinen Sohn aufgenommen, der damals noch klein war und nicht selber Schauspieler. Und der ihm erzählt, er will unbedingt, dass Wild Wild West aufs Album kommt. Mega gut. Der hatte damals schon einen richtigen Riecher für Hits. Ja, so wie After Earth. Und dann wurde er Karate Kid. Das ist auch so ein Ding. Karate Kid. Oh, ich liebe alles an Karate Kid. Aber die alten, ne? Die alten Karate Kid Filme. Die sind auftragen, ja. Polieren. Oh, ich liebe alles. Mr. Miyagi, ey. Oh ja. My gosh. Wirklich. Und auch die Filme später mit dem Mädchen, das ist mir alles egal, das ist trotzdem Karate Kid, das ist immer noch geil. Ja. Und dann kam, wie heißt er, Jaden? Jaden Smith, ne? Jaden, ja. Ja. Er hat alles kaputt gemacht. Er hat alles kaputt gemacht. Ja. Schon rutscht es wieder in die Kategorie Hass. Aber das ist gut, weil du hattest ja noch einen Film, den du eigentlich scheiße findest. Ja. Und zwar war das, oder ist das auch einer, den ich letztens in dieser Horrorfilm-Kategorie gefunden habe. The Chosen. Wir bleiben beim Thema Besessenheit. Also ich habe da ein Faible für, wie man merkt. Ich stehe da total drauf, wenn das gut ist. Aber das war eben mal wieder nicht gut. Da ist irgendwie so ein Dämonenkind irgendwie. Also beziehungsweise der Dämon ist in ein Kind gefahren. Und du musst irgendwie 6 Leute aus deiner Familie quasi opfern, damit der Hunger des Dämons gestillt ist und quasi der Träger überlebt. Und am Anfang siehst du halt einfach, dass so eine Frau mit so einem Baby und sie wollte jetzt gerade so das letzte Opfer bringen. Das wird durch eine dumme Geschichte wird es halt verhindert. Und dieser Dämon fährt in das Kind, was da irgendwie quasi gerade mehr oder weniger dumm rumsteht. Und der Bruder versucht jetzt halt seine Schwester zu retten. Und erstmal, also ich war am Anfang so, okay, mal gucken, wie das jetzt weitergeht, ne? Und dann wurde das einfach so dumm. Also, da wurde Oma geopfert, da wurde Opa geopfert, auf die unmöglichste Art und Weise. Da wird irgendwie, Oma ist irgendwie krank, hat irgendwie Herz, weiß ich nicht, hat auf jeden Fall irgendwie Tabletten, die sie nehmen muss oder irgendwie hat sie eine Krankheit. Und bricht zusammen und liegt da in dem Zimmer und dann ist er da so und oh mein Gott, Oma, was machen wir denn? Ach ja, eigentlich ist es ja gar nicht mal mehr so lebenswert, dein Leben. Ja, hier, ich opfer dich dem Dämon, so. Nimm sie einfach. Zack, irgendwie mit Blut das Mal auf die Stirn gekritzelt und dann kam der graue Rauch und dann wurde Omi halt, wurde weggefrühstückt, so, ne? Das war halt, da dachte ich, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann war er so, ja, okay. Sie hat es jetzt eh nicht mehr so gut gehabt. Und dann haben natürlich Leute angefangen zu fragen, ja, wo ist denn deine Oma? Ach ja, die ist ausgegangen. Ja, das seems legit. So, Oma ist richtig gehandicapt, aber die geht erstmal aus. Mhm. Oma geht jetzt saufen. Völlig behindert einfach. dann, keine Ahnung, war irgendwie der, ich weiß nicht, ob es der Cousin war oder irgendwas Verwandtes auf jeden Fall, vermeintlich verwandt. Den haut er irgendwie mit so einem Schläger um, mit so einem Baseballschläger, knockt er den aus, malt ihm dieses Mal auf die Stirn und dann kommt der Rauch und kommt und umschwirrt den und dann zieht er sich wieder zurück und dann war so, was ist jetzt denn los? Es stellte sich heraus, wir sind gar nicht verwandt, oh je. So, das ist alles, oh. Nein. Dann wird er einfach gefesselt und geknebelt, zack, wir stecken den erstmal in so eine Reinigungsmittelkammer, zack, wird er erstmal da eingesperrt. Merkt auch keiner, wenn der fehlt, so, weil Mutti sitzt im Wohnzimmer und wartet eigentlich, dass er mal wiederkommt. Es fällt natürlich nicht auf, dass der jetzt irgendwo weggesperrt ist. Es ist auch alles ganz lautlos vonstatten gegangen. Es ist alles dumm. Also wirklich dumm. Und den habe ich auch nur ganz schwer zu Ende geguckt. Der war echt auch richtig scheiße. Es klingt danach. Also es klingt wirklich sehr danach. Ich hab gerade überlegt, was bei mir so der letzte richtig dumme Film war. Und ich kann mich normalerweise auch für richtige Kackfilme irgendwie begeistern. Also ich finde immer irgendwas, was mir irgendwie Spaß macht. Mhm. So einen kleinen Aspekt, aber was ich richtig gehasst habe, war plötzlich Papa. Oh je. Der Nachfolgefilm von dem Typen, der in Ziemlich beste Freunde mitgespielt hat. Hast du den gesehen? Den plötzlich Papa jetzt oder was? Nee, Ziemlich beste Freunde. Ist das das mit, nee, warte mal. Das ist wo der Typ im Rollstuhl sitzt und doch, dann doch, bekommt doch. Er... Ja, oh, ist aber genau. Schon lang her, aber ja, mit und, dem Roll, ja, weiß ich. Mhm. Genau, und der Dunkelhäutige aus Ziemlich beste Freunde, Omar Sy, macht die Hauptrolle im Film plötzlich Papa. Und es ist so, er ist irgendwie in einem Ferienort und arbeitet in einem Club. Und irgendwann kommt auf seine Bootsjacht, wo er wohnt, eine Olle. Und sagt, ja, ich habe ein Kind mit dir. Hier ist das Kind. Tschüss. Und na, es ist wirklich so. Und haut einfach ab. Und er hat dann das Kind an der Backe. Und der Film entwickelt sich dann irgendwie so, er zieht das Kind groß und ist dann zufrieden damit und zieht irgendwo anders hin und alles ist super. Aber er hat eine Krankheit. Und der Film ist so mega dumm. Also, ich habe Ziemlich beste Freunde, mochte ich echt sehr gerne. Das war ein schöner Film. Und ich dachte, okay, er spielt mit. Das Problem war nur, er hat auch selber Regie geführt. Und er kann das nicht. Und er kann das nicht. Also, mach das nicht. Mach das einfach nicht. Spiel weiter in guten Filmen mit. Ist okay, du bist ein guter Schauspieler, das will ich dir gar nicht absprechen, aber für keine Regie. Der Film war mega beschissen. Er wohnt dann, also er ist Stuntman in dem Film und lebt dann mit seiner Tochter irgendwie in einer Wohnung in London, was ja schon mal nicht günstig ist. Aber die Wohnung hat einfach einen riesigen oberen Spielbereich und da geht eine Rutsche runter in die Wohnung, wo du denkst, okay, wie kannst du dir das leisten als Stuntman? Come on, das funktioniert so nicht. Nein, ist nicht möglich. Okay. Aber ja, plötzlich Papa, bitte nicht angucken, richtiger Drecksfilm. Das klingt für mich, als würde ich, also ich würde es, glaube ich, einkategorisieren in die Richtung hier, wie heißt es denn mit The Rock, wo er diese Zahnfee spielt? Ist er da nicht Zahnfee oder so? Ich weiß, was du meinst. Oder der Film, wo Vin Diesel Babysitter ist. Oh ja, der Babysitter-Cop. War das nicht ja, so? Ja, genau, irgend sowas. Oh, wenn ich das schon lese, wenn ich das sehe, da, nee, das ist auch alles schlimm. Das ist auch alles sehr schlimm. Das ist alles schlimm, das fällt für mich alles so in eins. Und ich weiß nicht, ja, nee, das geht bestimmt mehr unter Klassiker für die einen oder anderen. Ich weiß, dass meine Mutter den Film richtig feiert, die findet das mega geil. Hör mal, wer da spricht. Kennst du das? Okay, hör mal, wer da spricht, ist aber geil. Ja, ich finde, ich hasse das voll. Ich hasse das so. Ist nicht mit John Travolta? Ja, ich weiß. Wo das Baby zu reden anfängt? Aber der ist so, ich hasse das. Aber er ist halt mega dumm, aber irgendwie trotzdem geil. Das ist wieder so diese Kategorie Trash, die ich voll nachvollziehen kann. Es ist ja, guck, das meine ich. Das ist so eine Sache, wie du es einkategorierst. Ne? Da muss man echt so also Unterschiede machen. Kann sein, für mich ist er, ich hasse das einfach, weil ich weiß nicht. sprechende Babys, ey. Wenn die nicht sprechen, sind die schon schlimm. Ja, das stimmt. Es kann halt auch sein, dass wir teilweise Filme als Trash bezeichnen, die andere nicht als Trash bezeichnen würden. Komplett. Aber ich finde, also, das ist halt das Ding, weil das ist halt komplett die Wahrnehmung eines jeden Einzelnen, was man halt dann wirklich als Trash so einkategorisiert. Darum meine ich ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten irgendwie und so viele Punkte, was das für einen ausmacht. Alles völlig subjektiv. Das ist total richtig. Hast du noch einen Trash-Film, der... Ich guck mal gerade. ...eigentlich kein Trash-Film ist, weil er modern und cool produziert ist, aber absichtlich quasi in dieses Trash-Schema reinfallen will? Ich überlege jetzt gerade, also auf meiner Liste nicht auf jeden Fall. Ich hätte sonst ein gutes Beispiel für dich auf meiner Liste. Und zwar Kung Fury. Oh, da habe ich eben noch gelesen drüber. Ich habe ihn nie gesehen. Also der Name sagt mir was, aber ich habe ihn nicht gesehen. Nee. Okay, das ist erstens mal kein Film, den wir in diesem Podcast besprechen würden. Das heißt, nach diesem Podcast gucken wir den Film gemeinsam. Weil der dauert nur eine halbe Stunde. Das ist das Geile dran. Es ist eigentlich ein Kurzfilm. Und ich habe den einmal gesehen und war so, wow, what the fuck, was ist jetzt gerade passiert? Hab den dann nochmal geguckt, so zwei Tage später, und war so, okay, langsam fühle ich den Vibe. Und mittlerweile ist es einer meiner Lieblingsfilme. Weil du kannst ihn immer mal zwischendurch gucken. Der dauert nur eine halbe Stunde. Es passiert wahnsinnig viel. Es passiert wahnsinnig dumm viel. Also, da sind so dumme Sachen dabei. Aber halt richtig witzig. Es kommen Dinosaurier vor, es kommen Wikinger vor, es wird in der Zeit gereist. Hitler spielt mit. Hitler spielt mit. Alles, also alles. Es wird Kung Fu. Alles ist geil an dem Film. Okay. Also wir müssen nach dieser Aufnahme gucken. Und das ist so mein liebster Trash-Film, der sich absichtlich so in diese Trash-Ecke reindrängt. Okay. Ja, dann, also ich bin da voll dabei. Hast du denn, also ich meine, ich habe das ja auch viel, dass ich eben mit Kindheit so viel verbunden habe. Hast du auch sowas in der Richtung, wo du wirklich sagst, das habe ich früher geguckt. Wenn ich es heute gucken würde, fände ich es wahrscheinlich nicht mehr witzig. Aber dadurch, dass ich es früher so gehypt habe. Die Sache ist, ich bin da sehr bei dir bei Traumschiff Surprise und generell Shooters Money und so. Ehrlich, das ist wunderbar. Bei Traumschiff Surprise steigen alle aus, wirklich. Irgendwie nee, da bin ich voll bei dir. Also den könnte ich jetzt auf jeden Fall sofort gucken und wäre mega dabei. Ich war damals so, wirklich, es war mir so egal, was die Leute denken. Ich bin da auch schon alleine ins Kino gegangen für diesen Film. Es war mir egal, ich war noch jung. Das war mir auch schon immer egal. Also ich bin auch in meiner Teenie-Zeit irgendwie in den SpongeBob-Schwammkopf-Film gegangen. Und war so, der war geil. Der war mega geil. Aber wenn alle sagen so, ja, SpongeBob ist nur für Kinder und du bist gerade so 14 und wirst eigentlich erwachsen wirken, ist es halt nicht so gut. Sag ich jetzt mal. Aber es war mir damals auch schon egal. Ja. Und ich habe eigentlich keine Filme, wo ich mich jetzt schäme oder wo ich sage, die sind nur geil, weil sie in meiner Kindheit geil waren. Also es gibt so Filme wie irgendwie Spaceballs oder Scary Movie. Es waren halt Zeiterscheinungen. Aber die finde ich immer noch geil. Also die würde ich immer noch genauso gucken und würde sagen, ja, das sind lustige Filme. Also bei Scary Movie wird es irgendwann schwierig. Positiver Trash auf jeden Fall. Ja, die sind halt einfach irgendwann, die sind dann einfach nicht mehr so gut. Sag ich das mal so. Die sind einfach nicht mehr gut. Aber ja, so die ersten auf jeden Fall, das war halt auch voll das große Ding früher bei uns. Also Scary Movie, da kannst du nichts zu sagen. Das ist definitiv positiver Trash. Ja, genau. No. Meine Keime, cool. Einer der besten Witze aller Zeiten. Mit der kleinen Krüppelhand. Wie in den Kuchen reingreift. Meine Keime. Mega gut. Oh Mann, ey. Oh. Aber jetzt wird schon wieder zu asozial hier. Kleine Hände. Deadpool hat es auch gemacht. Ja, das ist der Beste. Ich habe mit meinen Eltern Deadpool geguckt im Urlaub tatsächlich. Fanden die es gut? Mein Papa voll. Der war voll dabei. Der ist komplett drauf eingestiegen. Ja, kleine meine Mutter. Meine Mutter saß da einfach nur. Sie hat zwar gelacht, aber sie war auch so. Eieiei. Und dann ist sie um 8 Uhr schlafen gegangen. Aber sie hat es immerhin, also den kleinen Hände-Joke, bis dahin hat sie es noch geschafft. Als es dann zum Ende hin halt sehr actionlastig wurde, da ist sie halt dann raus. Das ist nicht so okay. Ihr Ding. Aber ich bin sehr stolz, dass ich sie so weit durch diesen Film halt bekommen habe, weil sie guckt sowas eigentlich halt gar nicht sonst. Und ich weiß noch, die ersten Szenen, also vielleicht so nach den ersten 20 Minuten oder so, ich habe gemerkt, so neben mir, also sie war leicht schockiert und irgendwann kam dann die vorsichtige Frage, bleibt es die ganze Zeit so? Die beste Frage. Ich war so, Einfach so, Ja, okay. Und dann haben wir weitergeguckt. Und dann sagt sie so, jetzt wird mir einiges klar. Jetzt weiß ich, warum du so bist, wie du bist, Yvonne. Oh Mann, ja. Papa fand ihn gut. Sehr gut. Wir verstehen uns da total. Aber Papa mag auch alles, wo geschossen wird und gekämpft. Okay, außer, dann muss er Deadpool lieben. Außer, und das finde ich ganz furchtbar, Star Wars. Ich wollte gerade fragen, ist es Star Wars, aber dachte mir, nee, so schlimm kann es nicht sein. Und ich weiß nicht, wann sich diese Meinung gebildet hat, denn ich habe tatsächlich früher mit meinem Papa auch Star Wars geguckt und wir haben, also er hat alles immer geguckt in diese Richtung. Er hat Star Wars geguckt, er hat wie heißt das denn, Star Trek. Mhm. Wir hatten Stargate, alles mit Star, das wurde geguckt. Alles, was der Sci-Fi-Sender hergab, wurde irgendwie geguckt. Bis heute ist es so. Den Superstar. Ja, auch das sind Außerirdische. Nee, aber da war der immer voll dabei. Und ich weiß noch, als Episode 7 rauskam und ich war da gerade zu Hause und hab dann gefragt, ob jemand mit mir ins Kino möchte und alle meine Freunde waren so, nee, ich warte, bis das bei Kinox.to irgendwie zu streamen ist. Und dann habe ich gesagt, mit euch treffe ich mich nicht mehr, ihr Schweine. Sowas guckt man im Kino, nicht im Stream. Was soll das? Generell ja, nicht illegal. Das macht man nicht aus. Und dann habe ich meinen Papa gefragt. Ich sage, ey, Papa, ey, cool, Star Wars, wollen wir nicht ins Kino gehen? Er so, ich mag das alles gar nicht so. Und ich war so, wow, mein Leben ist eine Lüge. Ich wurde vertauscht im Krankenhaus. Das ist... Das kann nicht meine Familie sein. Das ist nicht mein Vater. Nee, habe ich echt... Einfach mal Star Wars umdrehen. Papa, du bist nicht mein Vater. Nee, aber da war ich wirklich so, wie, du guckst das jetzt nicht mit mir. Ich war völlig, völlig geflasht. So, ich wann versteh's. Ist das passiert? Ne? Aber hier dumm ist Stargate hieß das genau, mit dem Tor und dem komischen Typen mit diesem goldenen Muster auf der Stirn. Aber wie ja, hieß das er? Gucken wir. Ich überlege gerade schon die ganze, wie er hieß. Irgendwie Ilak? Irgendwie so. Oh. Igat? Er hat irgendwie so einen komischen Namen. Er hat einen komischen Namen, ne? Ja. Aber die Hauptfigur war MacGyver, also der Typ von MacGyver, oder? Dieser grauhaarige. T-Hulk, ja. Genau. Das war's. Jack O'Neill war der grauhaarige Dude. Ist der Typ von MacGyver, Richard oder? Dean Anderson. Ja doch, das ist hundertprozentig der Typ von MacGyver, weil der kam auch in Simpsons vor, als Patty und Selma ihn entführt haben. Okay. Hast du die Ey, Folge ganz nicht ehrlich, gesehen? Ich habe Simpsons immer nur im Abendprogramm auf ProSieben. Ich habe das nie so krass verfolgt. Nee, ich auch nicht. Also ich nie lief so einfach am Stück. Kann ich Mal mich tatsächlich so. Einfach nicht mehr dran. Kann ich mich nicht dran erinnern. Kann sein, wenn ich sie sehen würde, dass ich sagen würde, ah ja, die Folge, ne? Aber auf jeden Fall waren ja Patty und Selma so krasse MacGyver-Fans. Das weißt du bestimmt. Und die haben dann irgendwann auf einer Convention Richard Dean Anderson entführt. Okay. Und der musste sich dann aus ihren Klauen befreien. War mega witzig. Okay. Ich gucke jetzt gerade, wer da noch so mitgespielt hat. Aber das ist alles so... Wir schweifen jetzt aber krass. Ja, krass nee, wir machen hier keinen Stargate-Podcast. Das ist nix. Und alle so, Trash-Serien. Eine Stunde zugehört. Sie machen nix über Stargate, was? Aber vielleicht geben wir mal irgendwann kleine Trash-Serientipps. Das wäre, ne? Ich meine, da sind wir gut. Da sind wir ja auch bewandert. Das ist ja auch unser, sind wir auch bewandert. Das könnte irgendwann eine Sonderfolge werden, ja. So einfach mal über Trash-Serien reden. Wir haben da einiges. Das ist generell einiges. Das Gute an diesem ganzen Podcast. Und das kann jetzt so ein bisschen die Überleitung zum Schluss werden der Folge 0. Wir haben die Möglichkeit, Sonderfolgen zu machen. Das heißt, wer keinen Bock auf den Audiokommentar hat, hat trotzdem genug Content, den er oder sie hören kann. Genau. Wir reden zwar viel über die Filme, die wir gesehen haben, aber wir können auch immer zwischendurch mal sagen, hey, wir haben jetzt gerade Bock, über zum Beispiel Trash-Serien zu reden, und dann reden wir mal einfach über Trash-Serien. Genau. Vielleicht schmeißen wir auch ab und zu mal wirklich einen guten Film rein. Einer, der auch, uns beiden auch so richtig möglich. Gut gefällt. Ja. Oder ein Weihnachtsspecial. Mit oh, einem geilen ein Weihnachtsspecial. Oh ja, zu ich hasse Kevin den Grinch. Allein zu Hause oder den Grinch oder Frozen. Nur Frozen. Um ein paar Namen zu nennen. Frozen, weil da ist Schnee mit drinne. Ja, es ist Winter, also. Es ist Winter, ja. Alles ist möglich, theoretisch. Seid gespannt, was wir euch alles noch so liefern. Und hast du jetzt noch irgendeinen Film? Weil sonst würde ich die Abschlussworte dir überlassen. Nee, tatsächlich bin ich eigentlich durch mit meiner Liste. Ich habe ganz rote Bäckchen. Ich bin ganz aufgeregt, weil das war sehr, sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nicht gestorben. Das am ist Ende gut. Dieses Podcasts. Ich lebe noch. Das heißt, es gibt eine Fortsetzung. Ist das nicht toll? Außer du stirbst bis dahin. Nee, jetzt habe ich ja die erste Angst überwunden. Ich glaube, jetzt ist es safe. Jetzt haben die safe. Leute dich du kommst dann an der Backe. Nicht mehr raus aus der Nummer. Ihr alle nicht. ihr müsst jetzt damit leben. Ihr müsst uns hören. hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir sollten schön. Es wiederholen, wir werden das wiederholen. Wir gucken jetzt den Film, den du mir eben vorgeschlagen hast, den ich schon wieder Kung vergessen habe. Wie heißt Kung Fury, okay. Auch der beste Name einfach. Ja, ich war erst so, ist es das mit dem Panda, aber das war das Kung Fu Panda. Auch nicht schlecht. Habe ich auch verweigert, fand ich dumm. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Hören. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen, was euch hier erwartet und fandet das Ganze vielleicht ansprechend und hört das nächste Mal auch wieder zu. Wenn es heißt, schlechte Filme gut besprochen. Wunderschön. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ne? Ja. Ich lerne. Also, dann sage ich jetzt mal auch tschüss, Leute. Danke fürs eine Stunde lang unseren Quatsch anhören und wir hören uns bald beim Audiokommentar.